Kapitel 2 Detektei Sirius Dr. Elisabeth Aumann Markus Berg Glockengasse 12, Römisch 3 D58821 Köln Telefon 0228 351 270 E-Mail info@sirius.com Aus der Detektei Sirius hört man Musik. Reggae. Markus und Elisabeth lesen die Post und trinken Kaffee. Lisa, schau mal, da ist das Honorar von der Stadt Köln. Was für ein Honorar? Weißt du nicht mehr? Wasser im U-Bahnhof. Genau! Und wir von Sirius hatten die richtige Idee. Ein Angestellter von der Stadt war es. Beide lachen. Markus, da ist eine neue E-Mail. Sieht wichtig aus. Zeig mal. Die ist von einem Professor Eisenbart aus Heidelberg. Lisa, Heidelberg! So eine wunderbare Stadt. Und da gibt es ein Problem? Lesen wir doch erst einmal. Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe Ihnen, denn ich brauche Ihre Hilfe. Gerade bin ich aus den USA zurückgekommen und höre, mein Freund Andreas ist tot. Schrecklich. Ich war sofort bei der Polizei und die hat gesagt, es war ein Unfall, aber ich glaube das nicht. Da ist auch so eine Studentin. Ich habe einen Freund verloren und ich will wissen, warum. Was ist wirklich passiert? Aus dem Internet habe ich die Adresse von Ihrer Detektei. Können Sie den Auftrag übernehmen? Finden Sie den Grund, warum er tot ist. Unfall, Selbstmord oder Mord. Sie bekommen ein gutes Honorar. Bitte rufen Sie mich bald an. 06221 720 3817. Hier noch der Artikel aus der Zeitung. Vielen Dank und freundliche Grüße, Gerd Eisenbart. Lisa, was sagst du? Machen wir es oder machen wir es nicht? Das klingt interessant, sagt Elisabeth sofort. Ich weiß nicht. Markus ist nicht so sicher. Doch, ich kann das gern übernehmen. Na gut, dann viel Spaß in Heidelberg. Aber Lisa, pass auf dich auf. Ja, großer Bruder. Hier, vergiss den Artikel nicht. Heidelberger Dozent tot. Nach einem anonymen Anruf fand man gestern den toten Dozenten Andreas M. am Schloss unten vor der Scheffelterrasse. Die Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus, sondern von Selbstmord oder einem Unfall. Kollegen und Studenten sind erschüttert. Die Universität Heidelberg hat einen durch seine Arbeiten wichtigen und sehr beliebten Mitarbeiter verloren.